Weißt du, wie's, wie's mir geht, wie ich denk, was ich tue, was ich fühl, wie ich rap, wie ich einfach drauf bin, wo nicht leid drin her. Kommt die Armbock laufen, ich komm nimmer so voll, wenn wir ein Starbock ausspringen. Hab's doch im Kopf, die mich dauernd quälen, die mich auffressen und mich innerlich knurren. Warum ich so gefühlt Lieder wieder schreib, kann ich wieder nicht so wieder so ein Song. Warum ich da schreib, weil's mir befreit, weil ich hab's weit, weil ich find's geil. Immer wieder schöne Sommerfeste halten wie Erinnerungen, ja, wie kann das anders sein? Ich mach's zu befreien, fühl mich nachher leichter, wie ein Glas gibt es aus der Kunde nach der Beite. Ich schreib's ohne Hürden, dass die Menschen berührt, dass mir besser geht, weil mir geht's so oft zu scheiße. Und ich hab wieder mal keinen Plan, was da angeht. Ich schreib's einfach von der Sö, als Befreiung so gesehen. Was soll ich verlieren? Ich geh einfach auf Risiko. Im Leben muss man anderen sagt, davor da ja. Wieso hab ich mir gedacht, dass ich weiß, was ich will, hab Scheiße gebaut, hab leider gelogen, sie haben mir vertraut, haben aufgebaut und die Scheiße erklärt. Doch jetzt wird's geändert, es ist die Zeit und aus was Vergangenheit war, das bleibt. Es war so, ich kann ja leider nichts mehr machen, doch mir ist's wurscht, wer ist der bereit? Ich steh dazu, was bleibt mir über? Ich lass es raus und schreib jetzt drüber, dass ich ein ehrlicher und direkter Mensch bin. Na, das scheint mir nicht wieder. Ich will nur, dass mich akzeptiert. Mein Leben lass und mich respektiert. Und wenn ich ehrlich bin, will ich auch, dass du nachdenkst und meine Orgen-Raps kapiert. Und ich hab wieder mal keinen Plan, was da angeht. Ich schreib's einfach von der Sö, als Befreiung so gesehen. Was soll ich verlieren? Ich geh einfach auf Risiko. Im Leben muss man anders.